sehr gerechter Weise genug, zu wenig oder zu viel verdient. Eine Beteiligung an dieser Fragerei steht von unserer Seite her nicht auf der Tagesordnung. Wir wissen zwar, dass es üblich ist, Marxisten, Sozialisten, Kommunisten, wie sie sich halt gerade schimpfen, als Leute einzustufen, denen wegen der Ungerechtigkeit der Verteilung von Geld oder von Reichtum schlechthin der Kampf schwillt. Wir wissen, dass es üblich ist, die Anstrengung, den Kapitalismus zu bekämpfen, gleichzusetzen mit dem Wunsch, die Armen ein bisschen reicher und die Reichen ein bisschen ärmer zu machen. Auch gegen diese Verwechslung von dem, was Marxisten wollen, mit einer seit ewigen Zeiten zur bürgerlichen Gesellschaft gehörigen Art, Verbesserungsvorschläge im sozialen Sinn einzureichen. Auch gegen diese Verwechslung soll heute das Nötige gesagt werden. Das lässt sich ganz nüchtern tun, in zwei Teilen. Der erste Teil will jedermann, der hier versammelt ist, daran erinnern, was er sich eigentlich für verkehrte Überlegungen leistet, wenn er immer wieder die Einkommensverteilung in seiner engeren oder weiteren Umgebung bis hinauf zum Kanzler Kohl danach sichtet, ob denn da alles seine Ordnung hätte, wenn er sich also im festen Vertrauen darauf, es gibt ja da wohl irgendwelche Zuordnungskriterien von Verdienst und Verdienst, von dem, was einer bringt, nützt, schafft, leistet und dem, was ihm in seinen Geldbeutel gerät, wenn er von der festen Vorstellung ausgeht, es muss ja da wohl Zuordnungskriterien geben, um dann hinterher immerzu wiederum bei der Sichtung seiner allerengsten bis zu seiner allerfernsten Umgebung enttäuscht feststellt, naja, sehr oft, meistens, hier und da, manchmal sogar sehr extrem, sind sämtliche Maßstäbe über den Haufen geschmissen. Der zweite Teil soll sich damit befassen, wie denn die Sache mit dem Einkommen tatsächlich funktioniert, wie sie bestimmt ist. Und sie ist gemeint als endgültige Kur gegen alle Gerechtigkeitsvorstellungen in diesem System. Zum ersten Teil. Wem schon auffällt, dass es eigentlich nicht so recht auszumachen ist, warum der Boris Becker 1 Million im Jahr verdient oder mehr. Ein anderer, der sich auch ganz schön plagt, in der Kontischicht in einem Stahlwalzwerk, hingegen ganz schön Schwierigkeiten hat, seinen Lohn einzuteilen und seine Gesundheit dazu. Wer sich schon wundert, was da die Parlamentarier wieder verbrochen haben, als sie neulich, in Hessen glaube ich war es, ihre Diäten einfach ein bisschen erhöht haben, wo doch unterhalb der Parlamentarier echt 2 bis 3 Millionen Arbeitslose dahin vegetieren und sind arm, und müssen schauen, wie sie über die Runden kommen, mit nichts und wieder nicht oder mit sehr wenig. Wer sich schon so wundert, hätte ja ein gutes Hilfsmittel, und es sitzt bei ihm da oben im Kopf an der Hand. Alle Vorstellungen fahren zu lassen, dass der Verdienst, das Einkommen des einen, erstens denselben Regeln gehorcht wie das des anderen. Zweitens, wenn er aber daran festhalten will, es sind doch Einkommen, die für Berufstätigkeit irgendeiner Art gezahlt werden. Also muss es doch einen Grund haben. Dann könnte er sich ja nach einem Grund erkundigen, statt zu sagen, er hätte ihn schon. Und der Grund lautet himmelschreiende Ungerechtigkeit. Die Abwesenheit einer gerechten Zuordnung von Geld und Leistung soll der Grund, ja wofür eigentlich sein, dass man die passende Zuordnung ewig nicht entdeckt. Es ist immer noch der Grundgedanke, es gäbe Maßstäbe, die eigentlich in Ordnung gingen, wenn sie nicht laufend verletzt würden. Es ist die alte Geschichte, dass man mit seinem Gerechtigkeitsempfinden klären möchte, warum es denn gar so krass steht im Verhältnis von Arm und Reich. Erster Grundgedanke, bei der Suche oder genauer gesprochen, bei der Unterstellung, bei dem Verdacht, einen Maßstab müsste es doch geben. Erster Grundgedanke heißt, mit der Leistung, mit der Anstrengung des jeweiligen Typs oder der Typin hätte es was zu tun. Wenn man an Leistung denkt, dann kann es unmöglich. Und das kann jeder bemerken, kaum hat er den Gedanken gefasst, nur wenn einer mehr verdient, wird er mal mehr schaffen, mehr leisten. An den offiziellen, den immer noch brauchbaren Begriff von Leistung gehen, das ist halt, wie sehr sich jemand anstrengt. Es gibt kein Beispiel, kein einziges in der ganzen Hierarchie der Berufe, wo das überhaupt passen täte. Also da muss man nicht nach dem Extrem Kanzler Kohl, Boris Becker kontra Sozialhilfeempfänger suchen. Es gibt kein einziges. Es stimmt nämlich nicht, dass ein kleiner Technikus, der ein bisschen Millimeterpapier vollmalen kann, sich mehr verausgabt und deswegen mehr verdient, als derjenige, der zuständig ist für das Kehren der Straße oder für die Abholung des Mülls. Genau umgekehrt ist es in diesem Beispiel zum Beispiel der Fall. Das eine ist eine sehr anstrengende, der Gesundheit nicht übermäßig zuträgliche Tätigkeit, nach der man fertig ist. Und der andere, der sich sein Millimeterpapier vollgemalt hat, vielleicht noch ein bisschen technisch gezeichnet dazu an so einem Apparat mit dem Storchschnabel, der auch immerzu mit Taschenrechnern zu tun hat, der geht vielleicht putzmunter nach Betriebsschluss in seinem Architekturbüro in die Bar. Das sind alles bekannte Sachen. Wenn es denn aber schon so ist, nochmal vorweg, ich nenne es mal den Grundgedanken meiner Rede. Wenn es denn schon so ist, dann soll man doch den Gedanken der Leistung fallen lassen. Er wird wohl nicht stimmen. Das, wie sehr sich jemand verausgabt, ist nicht der Maßstab für seine Entlohnung, für sein Honorar. Das Peinliche ist, dass es sehr banal klingt, wenn meinetwegen hier jetzt auf der Veranstaltung diesmal behauptet und auch ein bisschen gezeigt wird. Dass es da sehr banal aussieht. Aber an anderer Stelle es als ein furchtbar tiefer Gedanke daherkommt, den auch wieder jeder beherrscht. Nämlich, es gibt eine Art und Weise, und da soll sich jeder prüfen, ob er diese Gedanken nicht auch schon mal gehabt hat oder noch hat. Es gibt nämlich eine Art und Weise, von diesem Argument, ohne es fallen zu lassen, mit Leistung hat es was zu tun, Abstand zu nehmen, um ein ergänzendes Argument zu Hilfe zu nehmen. Das ist die Geschichte mit dem Rückschluss auf die Fähigkeiten, auf die Fertigkeiten, die einer zur Geltung bringt, wenn er arbeitet. Auf der einen Seite hin ist es ein einzigartiges, ein sehr korrektes Dementi der Leistungsvorstellung. Wenn ich sage, naja, der verdient einen Tausender mehr als der andere, und das geht in Ordnung, es hat seinen guten oder es hat seinen Grund darin, er kann ja, naja, viel mehr, etwas ganz anderes. Er beherrscht ja Sachen, die der andere nie und nimmer kann. Dann ist man einerseits sehr weit weg vom Leistungsargument, andererseits an einem neuen Fehler der höchsten Güteklasse dran. Es ist nämlich nicht ausgemacht, ob einer der Parlamentarier, die 9500 Diäten bekommen, in der Lage ist, also fähig ist, es vermag, die Arbeit eines Menschen zu verrichten, 8 Stunden am Tag, der bei BMW am Montageband steht. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, ob der aus dem Parlament das bisschen Geschick, seine Gliedmaßen entsprechend zu bewegen, wie es der Ablauf der Arbeit erfordert, mitbringt. Es ist auch nicht erwiesen, im Gegenteil, der Verdacht geht in die andere Richtung, ob er genügend Kraft hat, genügend körperliches Training, um das bei wechselnden Temperaturen durchzustehen. Das ist immerhin auch eine Fähigkeit. Umgekehrt weisen Stammtischgespräche von sehr vielen lohnabhängigen Bürgern im Land darauf hin, dass sie sich auf die politische Sprücheklopferei, auf die Analyse dessen, was sich in der Nation und für sie gehört, durchaus bewegen können. Wenn ein Streit um die Steuerreform ist, man hört genau genommen an den Stammtischen, wo gar keine gelernten Politiker sitzen, durchaus dieselben Argumente über was Not tut, was fällig ist, wie die, die im Parlament fallen. Noch ein anderes Extrem. Fußballtrainer verdienen sehr viel. Man weiß, die müssen immer ihre Mannschaft motivieren. Und man kann von durchaus nicht gelernten Fußballtrainern Rezepte hören, die einfach von Fachkunde nur so strotzen. Nochmal zum zweiten Argument. Das erste heißt, mit Leistung wird es was zu tun haben. Das zweite Argument, vielleicht hat es mit der Fertigkeit, mit der Fähigkeit, mit dem, was einer kann, bringen kann, etwas zu tun. Auch das zweite Argument macht sich an jedem Beispiel, und an jedem Beispiel ist schon fast ein Widerspruch, also an jedem Fall lächerlich. Es mag ja sein, dass nicht jeder jeden Beruf ausfüllen könnte. Ja, die Vereinseitigung, das Training der einen für ihr Millimeterpapier, das Training der anderen für ihre Unterschriften, für ihr Telefonieren, das Training der Dritten für sehr anstrengende und einseitige körperliche Arbeit, das ruiniert natürlich ein wenig die Entwicklung anderer Fertigkeiten. Aber im Großen und Ganzen sind an keiner Stelle so viel extra Fertigkeiten erforderlich, als dass man sagen könnte, dieser kann etwas, sodass man sich schwerlich vorstellen kann, für ihn gäbe es keinen Ersatz. Wenn es überhaupt das oft gäbe, dass so gewisse Figuren, gewisse Persönlichkeiten an dieser ihrer Stelle, wo sie das Leben, die Konkurrenz, das Schicksal oder sonst wer hingestellt haben, so einzigartig und unverzichtbar sind, dann wäre der Kapitalismus schon allein durch seine Todesfälle untergegangen, durch die Todesfälle insbesondere, wo es immer am Schluss heißt, der hat sich ums Vaterland verdient gemacht und ohne ihn sind wir ärmer. Also auch hier, es ist ein überhaupt nicht aufzufindender Maßstab, ein nirgends angewandter Maßstab, dass die einzigartige Befähigung eines Menschen seinen Lohn, sein Einkommen, sein Honorar ergeben würde. Vergleichsweise zu anderen findet ein Unterschied statt, aber der Unterschied ist nie in der speziellen Befähigung zu den unterschiedlichen Tätigkeiten festzumachen. Dran geglaubt wird aber gern, einerseits, andererseits aber auch wieder nicht. Es weiß zum Beispiel auch fast jeder, schon in der Schule, später sowieso, dass das, was man lernt, die Fähigkeiten, die man sich aneignet, auf dem Weg hin zu seinem Beruf, dass dieser Lernprozess einfach Abteilungen aufweist, die später im Beruf gar nicht gefragt sind. Ich komme zum dritten Argument, das heißt, ja, das mag sein, dass nicht viel dazu gehört, dieses oder jene Amt auszufüllen. Es mag sein, dass es nicht ganz hinhaut, dass es eine besondere Befähigung und Leistung dazu ist, dort seinen Mann zu stehen, wo gut bezahlt wird. Aber ein Verdienst, eine Leistung, eine Fähigkeit anderer Art, jenseits und zwar vor dem Beruf und seiner Ausübung, die muss man dem Mann, der in dem Amt ist und eine gute Bezahlung genießt, immerhin zugestehen. Er hat es bis dahin gebracht. Er hat es im Konkurrenzkampf der Auslese von der ersten Volksschulklasse bis zum Abitur, bis zum Examen, bis zur Konkurrenz unter den Referendaren und was es so alles gibt, in der Konkurrenz, wo er sich hat vergleichen lassen von Personalchefs und anderen Vorgesetzten, da hat er es geschafft, sich als der Bessere, der Tüchtigere zu behaupten im Vergleich mit anderen, also gebührt ihm deswegen der Lohn, der höhere als der, den der andere kriegt. Auch dieses Argument ist sehr verbreitet, ganz üblich, übrigens auch immer nur verbreitet, um es zu dementieren, um festzustellen, ich kenne einen, zwei, drei, fünf Millionen Fälle, wo das eben nicht eingehalten wird, der Maßstab. Aber es wird behauptet, so einen Maßstab gibt es ja wenigstens. Wie heißt er? Es ist das schlichte Argument, wenn es einer zu einem guten Beruf ist gleich angenehme Tätigkeit plus hohes Einkommen gebracht hat, dann hat es seinen guten Grund darin, dass er seine Karriere bis zu diesem Punkt hin erfolgreich absolviert hat. Es ist einerseits der Hinweis, naja, der hat halt viel gelernt. Der hat sich eingesetzt. Und dieses Eingesetzt haben, dieses sich, wo verglichen wird, im Ausbildungswesen, da, wo man von Kind auf durchmarschiert, bis man erwachsen ist und berufstätig wird, da hat er sich auf jeden Fall bewährt. Und der Lohn, den er jetzt kriegt, ist der Lohn dafür, dass er sich besser bewährt hat als andere. Dieses Argument, das ist auf der einen Seite nur eine Beschreibung des faktischen Gangs von beruflichen Karrieren. Ja, es ist dem nicht abzustreiten, dem, der so etwas bemerkt hat, es funktioniert tatsächlich so. Ja, die einen bleiben sitzen, rutschen in die proletarische Laufbahn rein, die anderen kommen weiter, studieren noch ein bisschen und rutschen in einen feinen, schönen, sauberen Beruf mit gutem Geld rein. Die Beschreibung dieser Tatsache, dass es mit der Verteilung, mit der Auslese, mit der Zuteilung von Individuen auf die verschiedenen Berufskarrieren, hohe und niedrige, mittlere dazwischen, dass es da so läuft, ist aber mit dem Argument nicht gemeint. Ein Argument, wird erst daraus, wenn ich den Standpunkt des Beschreibens, so funktioniert es hier wohl in diesem Laden, verlasse und sage, die Karriere ist dann aber der Grund und der gute Grund dafür, dass einer heute besser dasteht als der andere. Es kommt darauf an, heißt die Erklärung, die Einlassung, wozu es wer gebracht hat. Und das ist dann der Grund dafür, was er kriegt. Man merkt, gegen Unterschiede, gegen oben und unten, gegen klare Unterscheidung, dass nicht alle gleich gut leben können, dass nicht alle das Gleiche verdienen. Gegen solche Vorstellungen sind alle drei Überlegungen sehr tauglich. Auch und gerade wenn man sie an keiner Stelle der Gesellschaft verwirklicht sieht. Es ist, als ob die Leute, die über das Problem, wer verdient gerechterweise oder ungerechterweise wie viel, nachdenken, immerzu nach einem Argument suchen. Und das betrifft den guten Grund für die Unterschiede, die guten Gründe für Arm und Reich. Es ist natürlich ein bisschen, wenn der Gedanke brutal kommt von einem, der es gut getroffen hat, von dem ausgesprochen sehr offenkundig eine elitäre Stellungnahme. Das ist halt das alte Phänomen, dass die Studenten, solange sie studieren, sich wie kleine Kinder aufführen, sich wie Piepsmäuse benehmen und noch in der Nacht vorm Examen zittern und nach Trost heischen. Und kaum sind sie aus der Uni draußen und haben das Glück gehabt, einen Beruf zu kriegen, auszufüllen, kaum sind sie in Amt und Würden, spielen sie sich auf, wie eben welche es tun, die meinen, dort wo sie stehen, und das ist ein bisschen weiter oben, nicht ganz unten, stünden sie zu Recht, es wäre ihr Verdienst. Worüber die ganzen Überlegungen, die eben das A und O von Gerechtigkeitsabwägungen in dieser unserer Gesellschaft sind, da kommt nicht mehr viel hinten nach. Worüber die Auskunft geben, ist, es gibt einen Maßstab. Die Scheidung in besser und schlecht Verdienende findet nach gewissen Prinzipien statt. Und das soll sie auch. Sie tut es bloß nicht immer und nicht immer ganz genau und gerecht. Das andere, die Frage, warum gibt es denn eigentlich für verschiedene Tätigkeiten wie viel? Warum für die einen mehr, für die anderen weniger? Die beantwortet das ganze Zeug natürlich nicht. Es ist keine Antwort, sondern eine Rechtfertigung der Unterschiede im Einkommen. Auf die sich das ganze Gerede von Leistung, Qualifikation, Ausbildung, Konkurrenzfähigkeit in der Karriere stützt. Zweiter Teil. An Beispielen soll es nicht mangeln, bloß sie sollen auch nicht ablenken. Ich habe schon zwei oder drei gebracht, wenn es Not tut, ja. Jetzt weg von den Beispielen. Die erste Behauptung war, wenn einem etwas einfällt, soll er es vermelden. Es gibt keinen Fall, wo Leistung und Fähigkeit die Höhe des Einkommens bestimmen. Zweiter Teil heißt, wonach bestimmt sich denn eigentlich das Einkommen? Jedermann hat einen Beruf. Wir gehen davon aus, er übt ihn auch aus, er ist nicht arbeitslos. Merkt man schon, Beruf ist eine ganz schwierige Sache. Ist Pfarrer ein Beruf in dem Sinn? Natürlich, sieht man ja. Pfarrer ist ein Beruf, der Pfarrer tut was und kriegt was dafür. Ist Kanzler ein Beruf? Allerdings, er tut was und kriegt was dafür. Schlosser auch. Unter den Berufen hat sich aber eine komische Unterscheidung eingebürgert. Und da gibt es jetzt einen Beruf, der hat mit einem speziellen Gewerbe oder Handwerk nichts mehr zu tun. Er ist im Unterschied zu den vielfachen Berufsbezeichnungen, zu den Gliederungen, die es so gibt, Französischlehrer, Englischlehrer, Pfarrer, Schlosser, Lackierer. Zu diesen Berufen, die aufgegliedert sind und unselbstständig manchmal heißen, gibt es Berufe, die selbstständig heißen. Den Hauptvertreter dieses Berufs kennt jeder, es ist einfach ein Unternehmen. Worauf will ich hinweisen? Einerseits ist jede Tätigkeit als Beruf mit einer, sag's mal, vorgeschriebenen oder fest umrissenen Tätigkeit definiert und einem Einkommen dazu, das aus dieser Tätigkeit kommt. Andererseits gibt es Berufe, da ist die Tätigkeit auch in dem Sinn gar keine. Sie ist nämlich, verglichen mit dem, was andere Leute treiben, einfach nur dem offen, der sie ausübt. Ich will es nicht so kompliziert machen, obwohl ich auf das Argument Wert legen möchte. Jeder weiß, dass ein Unternehmer ein Mann ist, der Initiative braucht, der Marktlücken erspähen muss, der sich auf dem Markt bei der Konkurrenz auskennen muss, ein Mann, der Termine hat, der telefoniert, also Fortbewegung, auf Termine gehen gehört zu seiner Tätigkeit, der Entscheidungen fällen muss, dies auch noch rechtzeitig und nicht zu spät. All die Sachen, diese Geschichten über das Berufsbild eines Unternehmers, die stimmen ja. Das ist ja wirklich seine Berufstätigkeit. Aber diese Berufstätigkeit könnte ich zum Beispiel, obwohl mir die aufgezählten Fertigkeiten garantiert nicht abgehen, einfach nicht ausüben. Ich kann es probieren, aber es kommt nichts dabei rum. Ich kann telefonieren, ich kann Termine machen, Entscheidungen fällen und Initiativen ergreifen, kann Marktlücken erspähen. Aber zu einem Beruf werden solche Tätigkeiten den ganzen lieben langen Tag bis in die Nacht hinein, wenn er die bisweilen ausgeübt. Nur dann, wenn außer dem Einsatz der eigenen großartigen Persönlichkeit ein Mittel hinzukommt, das unabhängig von der Tätigkeit vorhanden ist. Was will ich mit 40 Marktlücken? Was will ein Erfinder? Ein sehr bekanntes Beispiel, da gibt es sehr viele traurige Menschen im Kapitalismus, die alle mal was Schönes erfunden haben. Die waren also initiativ, haben ein feines Produkt ersonnen, aber haben keinen Sponsor, nennt sich das heute. Haben keinen, der aus diesem Produkt, aus dieser Erfindung ein Geschäft macht oder machen will. Haben also schlicht und einfach das Eigentum nicht, das erforderlich ist, um das Ding praktisch als Geschäftsartikel unter die Leute zu schmeißen und damit ein Geschäft zu machen. Nochmal, bevor wir auf die Einkommen und ihre Quellen und sowas zu sprechen kommen. Eine gewaltige Unterscheidung ist mit dieser juristischen Selbstständig-Unselbstständig-Arbeit durchaus vorweg zu schicken. Es ist der Witz, ob einer Mittel hat und arbeitet, um diese Mittel einzusetzen. Mittel heißen da hier Reichtum, Geldmittel. Oder ob er mit seiner Arbeit von vornherein zurechtkommen muss, weil sie, also er selber, das einzige Mittel ist, mit dem er an ein Einkommen heran kann. Mittel haben und Mittel sein sind zwei Paar Stiefel. Die Unternehmertätigkeit ist in dem Sinn eine sehr unselbstständige Tätigkeit, obwohl sie selbstständig heißt, weil sie geht und beruht nur darauf, dass der Mann außer seiner Arbeit, seiner Initiative und seinen Einfällen und seiner Entschlusskraft noch etwas ganz anderes hat. Nur diesen kurzen Hinweis vorweg. Einkommen. Ich weiß nicht, ob die Zeit reichen würde, alle Berufe durchzumachen. Die wichtigsten, die bekanntesten, die verfänglichsten, vielleicht auch die schönsten, möchte ich mal kurz charakterisieren und die Frage nach dem Einkommen aufwerfen. Also wer verdient, warum, wie viel als das Thema. Es gibt bei uns eine Sorte Leute, die sind noch nicht mal Unternehmer in dem Sinn. Die sind schlicht und einfach durch Erbe oder sonst irgendwie durch Schwindel, manchmal, aber in den seltensten Fällen, durch ein bisschen ehrliche Arbeit, zu Grundeigentum gekommen. Es ist dies eine Abteilung der Gesellschaft, die gewöhnlich, ich will mal sagen, übergangen wird, wenn Sozialkritik losgeht. Wenn sich jemand kritische Gedanken über, wie ist denn die Verfassung unserer Gesellschaft, geht es denn in Ordnung, ist es denn gerecht oder ungerecht oder sollte man was verbessern oder verändern oder sonst was. Obwohl das ganz zu Unrecht passiert. Diese Gattung von Wirtschaftssubjekten immer zu vernachlässigen. Ein Grundeigentümer besitzt, wie der Name schon sagt, Grundeigentum. Ihm gehört ein Stück Erde. Und das ist der erste Witz, warum er zu einem Einkommen kommt. Der zweite Witz ist, er braucht dieses Stück Erde nicht. Wenn er es für sich brauchen täte, ja, dann muss er vielleicht drauf hacken oder säen oder muss was essen oder drauf spielen. Aber dass es ihm gehört und er zugleich keinen Bedarf hat, dieses Drum Erde zu benutzen, dass er, wenn gar schon ein Haus draufsteht, irgendein Gebäude, dass er auch das zu seinem Überfluss, über seine Bedürfnisse hinaus rechnen kann. Das ist die ganze Grundlage dafür, dass der Mann ein Einkommen kriegt. Ich will es gleich erläutern, wie das funktioniert. Ich hoffe, es ist im Prinzip bekannt. Nur, zur Erinnerung an den ersten Teil. Man möge mal irgendwem versuchen, klarzumachen, es wird entweder mit Leistung oder mit Leistung und Fähigkeit oder mit Leistung, Fähigkeit und Karriere, also Befähigung im Lauf des Werdegangs des Menschen, etwas zu tun haben. Oh weh, da wird man beim Grundeigentümer sehr schnell verzweifeln. Er besitzt ein Stück Boden mit einem Haus drauf, der Normalfall, vielleicht auch ohne Haus, braucht es nicht, hat also Mittel und darf deswegen denen, die vielleicht mit seinem Eigentum an einem Strom Natur, Erde, etwas anfangen können, deswegen darf er von denen einen Eintrittspreis kassieren. Für die Überlassung seines Grundeigentums gibt's Geld. Erste Abteilung, die geschäftliche Benutzung. Wie hoch ist das Einkommen eines Grundeigentümers? Ja, da zählen so spannende Fragen wie die Lage. Was hat das mit Leistung zu tun? Mit Fähigkeit? Mit seinem Lernerfolgen als Kind? Sehr wenig. Die Lage, wie zählt die? Die zählt in Abhängigkeit von dem, was die in Frage kommenden Benutzer seines Drums Erde sich für Geschäfte versprechen aus der Benutzung seines Drums. Da kann es passieren, dass einer nach der Erstellung eines Bebauungsplans ein sehr schlechtes Stück Boden. Der war mal Bauer oder seine Vorfahren waren Bauer. Er selber geht schon längst in die Fabrik. Ihm gehört aber noch ein Stück Boden. Der Bebauungsplan einer Gemeinde wird verändert und da werden jetzt Industriebetriebe angesiedelt. Da haben Leute, die Industrielle sind, Geschäftemacher, Produzenten, wollen einen Betrieb ausgerechnet dorthin stellen, wo dem das Stück Land gehört. Und schon kann er das Stück Land entweder verpachten oder er kann sagen, das ist was wert und er kann es verkaufen, hat er darüber ein Einkommen. Es gibt also eine gewisse Reihe von Leuten, die kriegen ein nicht zu knappes Einkommen daraus, dass sie etwas haben, was sie gar nicht brauchen, dass das Ding Eigentum an einem Stück Natur ist, dass dieses Stück Natur eine begehrte Geschäftsbedingung für andere ist, sodass, und jetzt unterstrichen, der Erste, der Grundeigentümer, mit vollem Recht darauf bestehen kann und es auch kriegt, dass er aus diesem seinem bloßen Eigentumstitel Einkommen bezieht. Zweite Abteilung, die bestimmt jedermann bekannt ist, bekannter als die erste Variante, man stellt das Eigentum als Geschäftsmittel für andere zur Verfügung. Hat ja auch schon etwas vom schmarotzerhaften Benimm an sich. Jetzt kommt aber die zweite Tour, die leidige Wohnungsfrage. Mit einem Grundstück und einem Haus drauf, das man selber nicht bewohnen will, weil man woanders wohnt, aber das einem gehört. Kann man ja Geld verlangen von Leuten, die ein Dach über den Kopf wollen und kein eigenes ihr eigenen. Ein schlichter Trick, denkt man. Nein, ein grundsätzliches Recht dieser unserer Gesellschaft. Hier leben eine Reihe Leute vom Besitz am Grundeigentum und ihr Einkommen variiert mit dem Bedarf anderer Einkommensbezieher, Beschaffer, Verdiener, reicher und armer Leute, alles durcheinander, mit dem Bedarf und der zahlungsfähigen Nachfrage, die sie stiften können. Ein Mietzins für die Überlassung des Eigentums, das ist Recht. Man soll nicht immer sagen, dies wäre ungerecht. Dies ist geltendes Recht, also Recht. Die Höhe des Einkommens ist auch wieder nicht seine Leistung, auch wieder nicht seine Fähigkeit. Natürlich, es gibt da durchaus Argumente, die besagen, er hat sich rechtzeitig, er ist schon einer, der handelt in Grundstücken, er hat sich rechtzeitig das Grundstück an der Stelle gekauft, wo er vermutet hat, dass in den nächsten Jahren ein Bedarf der Geschäftswelt nach Grundstücken dort auftritt. Nur, auch diese Leistung ist gewöhnlich in unserer Gesellschaft nicht die des schlauen Mannes, dem das Stück Boden gehört oder das er sich gekauft hat. Das Übliche in solchen Beispielen ist, dass sich der Mann im Gemeinderat mit ein bisschen Schmiergeld bei einem Abgeordneten oder beim Bürgermeister selbst oder beim zweiten Bürgermeister den Tipp besorgt hat, wie steht es mit euren Bebauungsplänen demnächst. Worüber ich jetzt rede, es ist auch eine sehr übliche Sache, das sind die Bauskandale, die sich über die Jahrzehnte von Norden nach Süden bis auf Berlin, von Berlin nach Süden wieder immer abwechselnd erstrecken. Fähigkeit, Leistung? Ein schlichtes Manöver, ein schlichtes Geschick des Typs, gewusst wo, sagt es mir einer. Wo demnächst Grundstücke teuer sind, ob sie steigen oder nicht, gibt es Interessenten. Das einfache Nachschauen nach der Interessenlage derer, die mit Grundstücken was anfangen können. Das ist das ganze berufliche Geschick von solchen Leuten. Und wenn sie ganz feine sind, und das sind sie sehr oft, dann überlassen sie auch noch dieses Geschick einer ganzen Maklerbande, die das Ausspionieren und das Spekulieren auf Wertsteigerungen, auf Pachtmöglichkeiten von Grundstücken und so weiter für sie erledigen und denen zahlen sie auch noch ein schönes Einkommen. Der Stand ist nicht schlecht genährt. Die Konkurrenz um geschäftsmäßige oder wohnraummäßige Benutzung von fremdem Grundeigentum. Die Konjunktur auf diesem Feld ist der gesamte und der einzige Bestimmungsgrund dessen, wie viel einer verdient, der Grundstücke hat oder in Grundstücken macht. Jetzt eine kurze Zwischenüberlegung. Ist es nicht ein Skandal für jeden, der sich die Gerechtigkeitsmaßstäbe zu eigen gemacht hat, die ebenso kursieren? Ich meine immer noch die drei einzigen, die es gibt. Leistung, Fähigkeit und er hat sich durchgeboxt, er ist dahin gekommen. Es ist nicht eine Beleidigung für jeden gerecht denkenden Menschen, dass diese Burschen an dem Gelingen anderer Geschäftsleute, an der Industrie oder am Handelskapital, das einfach dort sein Kaufhaus hinstellen will, wo dem zufällig das Zeug gehört. Oder an kleinen Leuten, die Wohnraum brauchen und die ein Drittel, manchem schon 40% ihres Einkommens dafür hergeben, dass der Grundeigentümer ein Einkommen hat. Das ist nicht eine Beleidigung jeglichen Gerechtigkeitsgefühl. Einerseits ja, andererseits nein. Ich versuche eventuell gegen Schluss das Rätsel aufzudecken, das ich damit aufgeworfen haben wollte. Die dritte Abteilung Grundeigentum könnte einen auch als gerecht denkenden Menschen verrückt werden lassen. Die Leute heißen Bauern oder Landwirt und die vereinen in ihrem Beruf erstens die Verfügung über Grundeigentum, was ja schon eine Einkommensquelle ist, und zwar eine rechtmäßige. Wir haben es gerade gesehen. Wer vermietet, wer Grundstücke verkaufen kann, der hat schon ein Einkommen, eben davon. Er ist nur von den Schwankungen des Grundstücksmarktes abhängig und damit seine Höhe, die Höhe seines Verdienstes. Der Bauer tut auch über Grund und Boden verfügen. Und zweitens bearbeitet er ihn auch noch selbst. Denken wir doch, das muss doch ein Einkommen geben, das alle scheppert. Zwei Einkommensquellen in einer Hand und nichts stimmt. Eigentum und Benutzung durch Arbeit. Hier hört sich's aber offenbar mit dem Schmarotzen auf. Die Früchte des bäuerlichen Eigentums sind Arbeitsprodukte. Was sie für ein Einkommen taugen, ist die Frage, ob sie mit anderen Geschäftsartikeln der gleichen oder ähnlichen Art konkurrieren können. Er muss sich auf dem Markt bewähren, heute auf einem internationalen, auf einem EG-Markt und so fort. Und mancher Bauer merkt, dass das Recht auf seinem Grundeigentum ein Einkommen zu erzielen, insbesondere dann, wenn er es noch bearbeitet, zu Schanden wird an einem ganz lockeren EG-Beschluss, den die in Brüssel treffen. Eine neue Geschäftsbedingung, eine neue Bedingung für den Agrarmarkt, eine neue Bedingung dafür, wann es Geld gibt, für welches Anbauprodukt, für welche Tierzucht und so fort. Und schon war alle Mühe und das Eigentum auch noch unnütz. Auch hier himmelschreiendes Unrecht von wegen. Schlicht und einfach, so funktioniert diese Abteilung Einkommen aus Grundeigentum. Nochmal zusammenfassend, der Grundeigentümer. Was tut er eigentlich? Bitte, nicht sagen nichts. Nur das, was er tut, ist nie der Grund für die Höhe der Rendite, die er erzielt. Er muss sich darum kümmern, zu wissen, wo geht's lang in dieser Stadt? Wo sind Interessenten? Er muss Konkurrenten gegeneinander ausspielen. Aber ob ihm das gelingt, ist ganz eine Frage der Geschäftskalkulationen, die die anderen, die potenziellen oder künftigen Benutzer, an sein Grundstück anlegen. Also hier kürzt sich die eigene Tätigkeit als Bestimmungsgrund für das Einkommen ganz heraus. Und dennoch, oder vielleicht deswegen, oder wieso, was weiß ich, das Einkommen kann sich sehen lassen. Die zweite Abteilung, immer noch nicht bei den normalen Menschen. Zweite Abteilung, Einkommen, das sind die sogenannten Kapitalisten. Man kann es auch höflich ausdrücken, Geschäftsleute. Und wenn man noch höflicher sein will, weil Kapitalisten so den Geschmack eines Vorwurfs an sich hat, ich weiß nicht warum, aber hat es halt bekommen. Die erste Abteilung dieser Geschäftsleute ist am besten getroffen mit Arbeitgebern. Die haben auch ein Einkommen und bei denen fällt was ganz Drolliges auf. Ihr Einkommen ist ein Teil ihres Gewinns. Sie machen ein Geschäft, ihnen gehört eine Firma, vielleicht mit anderen zusammen als AG oder sonst was, das ist wurscht. Es sind reiche Leute, sie besitzen Dinge im Werte von Millionen und die Werte existieren, teils als Geld, als Konto, teils als Firma. Was diese Leute verdienen, ist ein abgezweigter, kleiner Teil von dem, was die Firma an Überschuss erwirtschaftet. Sie genehmigen sich ein Privateinkommen, das sich abtrennt von dem, was ihr eigentlicher Beruf ist. Nämlich Unternehmer zu sein, der kalkuliert mit Kosten und Ertrag, der arbeiten lässt, deswegen Arbeitgeber, weil er die Bedingung dafür ist, dass andere arbeiten können. Arbeitgeber ist insofern eben schön färberisch, als man es dem Menschen nicht nur als Kompliment anrechnen sollte, dass er die Produktionsbedingungen, die andere zum Arbeiten und Verdienen überhaupt benötigen, in seiner Hand als sein Eigentum monopolisiert hat. Wird aber gemacht, man kennt's. Ich will mir nur die sachliche Seite ganz nüchtern erwähnen. Er kalkuliert mit großen Summen und es geht darum, etwas herstellen zu lassen, das verkäuflich ist, sodass ein Überschuss entsteht. Der Überschuss wird hauptsächlich dafür verwendet, nicht ihn zu nähern, seinem Luxus zu entsprechen, sondern die Firma größer zu machen, erfolgreicher zu machen, Wachstum zu erzielen. Bei diesem Wachstum im Falle des Erfolgs, und es gelingt recht viel ganz anständig, fällt das Einkommen des guten Privatmannes als Teil davon ab. Seine Leistung, wo ist sie? Ja gut, man kann sagen, Termine machen, telefonieren. Habe ich alles schon angedeutet. Entscheidungen treffen, verhandeln, Verträge schließen. Ja klar, aber wo ist doch die spezielle Berufstätigkeit? Wo ist die Fertigkeit? Wo ist das Geschick? Was ganz bestimmt nicht fehlt, das dürft ihr den Schönfärbern ausnahmsweise glauben, ist ein gewisses Moment von Ermüdung oder auch Stress genannt. Das kommt aber nicht daher, dass sein Beruf seiner Natur nach anstrengend oder anstrengender wäre als der eines Schmieds, sondern das kommt daher, dass noch die blödsinnigsten Tätigkeiten den menschlichen Organismus und die Nerven beanspruchen. Es ist die Anspielung auf die Geschichten mit dem Stress, mit der Managerkrankheit, mit dem Herzinfarkt, den der ewig wuselige Unternehmer dynamisch und so fort, den Stress, den er da auf sich nimmt. Nein, das ist nicht der Bestimmungsgrund für sein Einkommen. Und wenn es einen besseren Beweis gäbe als den, würde ich ihn sagen, aber ich meine, er ist schlagend. Man kann sich noch so sehr anstrengen als Unternehmer. Wenn man in der Konkurrenz unterliegt, dann hat man seinen Herzinfarkt, aber auch seinen Konkurs. Die Unternehmerklasse unter sich führt in ihrer wechselseitigen Bekämpfung, in dieser ewigen Schlacht um Marktanteile und so fort, in Fusionierung, in Übernahmen, in Verträgen, die nicht eingehalten werden und so fort, dauernd den Beweis, dass es aus ihrer Tätigkeit und dem, was sie charakterisiert, nicht kommt. Der andere Beweis, gleich am Anfang schon vermeldet, all diese Tätigkeiten sind für ein Einkommen nur demjenigen gut, der das Einkommen, das Eigentum dazu hat. Es sei denn, jemand, der das Eigentum hat, ist sich wegen seines Privateinkommens zu schade dazu, auch noch die Funktionen eines Unternehmers auszuüben. Dann steigt er aus seinem Beruf aus, das waren die ersten Aussteiger in dieser Gesellschaft, und lassen das einem bezahlten Menschen managen, das Unternehmen. Die bezahlt er gut, haben wir wieder den Bestimmungsgrund für, warum verdient ein Manager wie viel, weil er einen Dienst ausübt, der Funktionen des Kapitaleigners, des Unternehmers ersetzt. Ganz zu schweigen, Einkommen, was so aus dem puren Besitz von Geld, sei es bei Grundeigentümern, sei es bei Unternehmen, sei es bei einer besonderen Klasse der Geldanleger und Spekulanten, der Bankiers, der Börsenmenschen und so weiter, was es da alles gibt. Da gibt es ganze Berufszweige, die auch wieder sich scheiden können in solche, die sie ehrlich ausüben, weil sie Geld haben, oder die Ausübung, den Umgang mit ihrem Eigentum, dem Gelde eben, anderen gegen Bezahlung überlassen und bloß das Einkommen, das dann übrig bleibt, einstreifen. Da gibt es Leute, die leben von einem Rechtstitel, den jedes Geld in Form eines mindestens durchschnittlichen Zinssatzes, vielleicht auch eines überdurchschnittlichen Börsengewinns, Kursgewinns einer Aktie und dergleichen, bei verschiedenen rentablen Anlagen, Geldanlagen, einfach eine Buchung. Ich kaufe bei Ihnen, liebe Deutsche Bank, die Anlage so und so. Dann gibt es Geld dafür, weil sich das verzinst. Wo ein Rechtstitel der einzige Bestimmungsgrund eines privaten Einkommens ist. Das soll es auch noch geben. Wir haben hier die einfachsten Berufe abgehandelt, die ihrer ökonomischen Durchschaubarkeit einfachsten Berufe, meine ich dann. Sie haben ganz bestimmt nichts mit Karrieren zu tun und jeder gestandene Unternehmer oder Grundstücksspekulant prahlt immer mal wieder bei einem Gläschen Wein, dass er gerade ohne Abitur so reich geworden sei. Dass er es gar nicht benötigt hat, er als self-made man, er hat es nicht nötig gehabt zu lernen, er hat es gleich gekonnt, wie man mit Geld umgeht. Die sind einfach. Die zweite Abteilung wird schon etwas komplizierter. Es sind die Fälle, wo Arbeit nicht Geschäfte tätigen heißt, sondern wo Arbeit Staatsfunktionen verrichten heißt. Das sind also Juristen, das sind Politiker, Lehrer, Bürgermeister, Beamte, hohe, niedrige, mittlere. Das sind Leute, bei denen ist nicht die Handhabung von Eigentum ihre Einkommensquelle, sondern schlicht und einfach das Bedürfnis des Staats, sie zu bestechen. Das gilt sogar für die Kleinen unter denen. Ich will es erläutern, wie es gemeint ist. Was stiftet das Einkommen eines Ministerialbeamten? In der Tätigkeit, in der Leistung, in der Fähigkeit verglichen mit einem, der nicht im Ministerium ist. Es kommt nie raus, dass der Mann unbedingt mehr Geld verdienen muss aufgrund seiner Schaffenskraft als der andere draußen. Es gibt aber einen Grund und der ist gesetzlich festgelegt und geschützt. Und es ist die staatliche Besoldungsliste. Es ist die Festlegung des Staats, meine zumindest die höheren Beamten haben in ihrem Beruf Entscheidungen zu fällen, die im Interesse des Staats liegen müssen und kein Privatinteresse dulden. Sie haben sich einzusetzen für den Organismus des Gemeinwesens. Sie haben den Staat auch gegenüber den Bürgern zu vertreten. Sie kriegen also ein Amt und werden deshalb anders über dem restlichen Durchschnitt, es gibt da keine andere Bestimmung, entlohnt, damit sie im Beruf auch wirklich ihren Beruf ausüben. Das klassische Beispiel ist, warum kriegen Parlamentarier so viel Geld? Offizielle Auskunft des demokratischen Staatswesens und seiner Gesetze, damit sie sich nicht bestechen lassen. Also besticht sie der Staat gleich von weg. Der Grund heißt, der Dienst am Staat als Beruf ist ein Sonderfall innerhalb der vielen Berufe in der Gesellschaft. Er muss besonders honoriert werden, weil sonst gibt sich für den Zweck des Allgemeinwohls, des Allgemeinen, für den Zweck der Staatsgewalt, getrennt und gegen alle anderen privaten Interessen, ja keine Sau ehrlich und aufrichtig her. Die gute Bezahlung, weiß man, hat das private Interesse, also die Bereitschaft, sich manchmal doch ein bisschen korrumpieren zu lassen, nicht ganz vermeiden können. Es kommt immer mal wieder vor, so ungefähr jeden Tag 100.000 Mal. Aber das Prinzip gilt dennoch. Hier ist eine Alimentierung eigener Art der Grund für die Höhe des Einkommens. Treue, Kontroll, Leistungskontroll gibt es natürlich innerhalb dieser Berufe auch. Auf der einen Seite sind sie einfach die Feststellung von der nächsthöheren vorgesetzten Instanz, taucht der Mann wirklich, hält er den Wort als Staatsdiener. Zweitens, es wird das Personal besichtigt, ob es nicht zu höheren Aufgaben in der Karriereleiter, die beim Staat auch eigentümlich ist, die Beförderungsgeschichten und so weiter, ob er nicht zu höheren Aufgaben ansteht, wenn mal sein Vorgesetzter verstirbt. Je weiter man aber innerhalb der Staatsberufe nach unten geht, innerhalb der Hierarchie, die es dort gibt, also ein bisschen runter vom Ministerium raus, runter in die Schulen und so fort, je mehr weht ein anderer Wind. Nicht, dass auch noch das grundsätzliche Argument, Staatsdiener gehören besonders, also überdurchschnittlich entgolten, dass das nicht auch noch bei Lehrern gelten würde. Das gilt schon. Damit sie eben diese Staatspflicht tun und nicht was anderes und sich vor allen Dingen nicht kaufen lassen. Wir sollen das Unterrichts- und Schulwesen des Staates korrekt erledigen. Insofern verdienen Lehrer nach wie vor gut. Andererseits aber, der Staat, wenn es ein bisschen runter in die mehr einem gewöhnlichen Beruf ähnlichen Tätigkeiten geht, achtet er auch darauf, dass die Leute ihn insgesamt nicht zu viel kosten. Da bringt er öfters einmal die Kostenfrage vom Staatshaushaltsgesichtspunkt in Anschlag und sagt zum Beispiel, nein, ich leiste mir nicht mehr so viel Lehrer. Dann ersetzt er ein paar überflüssige oder alt werdende Lehrer, in Pension gehende, eben nicht mehr, sodass der Rest der Mannschaft ein bisschen mehr arbeiten muss. Je gewöhnlicher also die Beamtentätigkeit wird im Sinn der Staatshierarchie von oben nach unten, desto mehr reißen Verhältnisse ein, die an das gewöhnliche Berufsleben gemahnen. Warum das überhaupt? Jeder kennt's. Wenn schon über Gerechtigkeitsfragen bei Einkommen und so sinniert wird, dann ist es ewig so. Der Vater schimpft über die Beamten. Was will er, dass der Bub wird? Beamter. Seit Generationen schafft der Kapitalismus, den Leuten diesen Zirkus ins Hirn zu legen. Auf der einen Seite sind die Beamten eine Mannschaft, die wegen ihrer Privilegien immerzu mit neidischen Späßen, und es sind meistens sehr blöde und dumme, bedacht wird, oh, die haben's gut. Zweitens sind die Beamten eine Kaste, die mit Respekt behandelt wird, Weil sie sind immerhin Vertreter der Obrigkeit, also muss man sich da auch ein bisschen benehmen ihnen gegenüber. Also müssen die Späße etwas heimlicher oder an anderer Stelle getrieben werden als im öffentlichen Amt, wo man das Formular einreicht. Drittens aber sind die Beamten eine Sorte Leute, die in der Berufshierarchie der von Arbeit und Einkommen abgeschätzten Schönheitsskala einen guten Platz einnehmen in der Wertschätzung des Publikums. Es sind also welche, wo die Eltern immer ihren Kindern sagen, werde Beamter. Nur damals die Gitte, er wollte keinen Beamten haben, aber das kam deswegen, die wollte einen Cowboy als Mann. Die Universalität des Gerechtigkeitsgesichtspunktes scheitert an der genauen Betrachtung des Beamtenwesens, genauso wie bei den Grundstückeignern oder Geschäftsleuten. Auch hier, ja, ob ein Beamter viel oder wenig arbeitet, viel oder wenig Stress ausgesetzt ist, das ist noch nicht einmal seine freie Entscheidung. Es gibt bei Beamten Berufe, die haben was von Gemütlichkeit an sich. Es gibt aber auch Berufe, die haben so etwas wie gewaltige Nervenbelastung, Tretmühle an sich. Welcher von welchen jetzt mehr kriegt, fragt mich nicht, fragt die Beamten. Auf alle Fälle ist auch hier kein Gleichklang von Anstrengung und Entlohnung festzustellen. Da möchte ich schon noch drauf bestehen, dass ein Lehrer mit 24 Wochenstunden und noch Korrekturen und noch Lehrerkonferenzen und was das Schlimmste ist, Elternsprechtagen, dass der allemal mehr schafft als ein Minister im Kabinett. Dass sich der mehr verausgabt, also Leistungen pur gedacht. Andererseits ist nicht abzustreiten, dass der Kanzler und seine Minister im Kabinett sehr viel Geld bekommen und dass sie tatsächlich manchmal vielleicht auch ein bisschen eine Hetze haben. Da müssen sie halt von einem Termin zum nächsten und dann ist der dritte. Was sie dort an geistigen Fertigkeiten über Emissionsschutz sich ausdenken, sie sind halt nur noch die Repräsentanten der politischen Entscheidungen, die öffentlich darum streiten, wem die Macht gebührt, die auch einen dauernden Wahlkampf führen. Und das kann für den einen oder anderen sehr anstrengend sein. Nur sollte man das jetzt nicht schnell in ein Argument hinüberritten, wo es dann doch wieder heißt, dann wird es dann doch wohl ihre Anstrengung sein, die ihnen ihren Lohn verschafft. Auch hier gibt es wieder eine glatte Widerlegung. Wenn sie nicht gewählt werden, sind sie draußen. Hat die ganze Anstrengung nichts genützt. Also war die Anstrengung auch nicht der Grund für den Lohn, sondern ihr Erfolg. Und der Erfolg besteht eben darin, ins Amt zu kommen. Die andere Seite, sie selbst, das gilt für die Manager von vorhin, für die wurstelligen Unternehmer, die keine ruhige Minute kennen. Es gilt aber auch für die Politiker. Den Stress oder das an Aufregung, was sie Arbeit nennen bei sich, das wollen sie nicht abgenommen bekommen. Sie wollen das gewürdigt wissen, aber nicht in dem Sinn, dass man hingeht und klopft ihnen auf die Schulter und sagt, guter Mann, hören wir mal ein paar Jahre das Regieren auf, lassen ein paar andere hin, ruhen wir uns einmal aus, mir hat es verdient, jetzt wird eine Revolution gemacht. Da würden die Nein sagen. Da würden sie sagen, nein, ich bin ganz Leib und Seele bei der Sache. Stress hin, Stress her. Es gibt aber nicht nur Beamte des Staates. Ein neueres Phänomen des Kapitalismus ist, dass es auch noch ganz würdige Beamte des Volkes gibt. Dazu zählt Boris Becker. Auch hier, wie bestimmt sich die Höhe seines Einkommens? Die erste Antwort ist man halt doch geneigt zu sagen, aus seinem Tennisspiele. Das kann es aber insgesamt nicht sein. Ich gebe ihm nichts für seine Tennisspielerei. Wer gibt ihm denn was dafür? Wo ist denn die Quelle, die dieses hohe Einkommen erzeugt? Das war überhaupt der Grundgedanke schon von Anfang an. Über die Höhe des Einkommens rechten, ohne tatsächlich sagen zu wollen, wo ist denn die Quelle? Seine Tennisspielerei, wovon lebt sie? Der Mann, der hat genau genommen 3 Einkommensquellen. Die eine ist, dass junge Menschen, die sich rechtzeitig auf eine einseitige Tätigkeit, hauptsächlich auf dem Gebiet des Sports, verlegen und dabei gut werden in dieser Tätigkeit, sind ein Repräsentationsmittel des Staats. Zweitens, warum? Weil der Staat in denen die Vorbilder, die anbetungswürdigen Repräsentanten der Nation für die vielen Fans unten im Volk erblickt. Und er will sie haben. Es gibt ja bei uns kein Gesetz, verhindert jugendschutzgemäß die Vereinseitigung von 14-jährigen Mädchen und Jungen in Bezug auf das Spiel mit einem kleinen Filzball. Es ist ein Widerspruch zu den Menschenrechten und so fort und so fort. Ein solches Gesetz existiert nicht. Umgekehrt existiert ein Gesetz, das heißt, wenn einer in einer nationalen Sportart, also international, erfolgreich ist, ist er nicht bloß ein Sportler, der ab und zu gewinnt, sondern er steht für den Erfolg der ganzen Nation als Repräsentant zur Verfügung. Selbe gilt übrigens parallel für Fußball. Die dritte Einkommensquelle heißt, es gibt ein Gewerbe für diese Art des Fanbedarfs und des Staatsbedarfs. Und das Gewerbe ist halt schlicht und einfach Kommerz. Das sind die Leute, Sponsoren und so weiter, die über Werbung und andere Geschichten die Turniere, die Sportveranstaltungen finanzieren, weil sie darüber sich ihren Konkurrenzerfolg bei ihren Artikeln versprechen. Es gibt auch die Finanzierung von Sportvereinen über das Fernsehen, wie man neulich an dem kleinen Skandal bemerkt hat, durch Anstalten des öffentlichen Rechts, wo man das Staatsinteresse knallhart formuliert bekam, ja, es ist im Interesse des deutschen Volkes, also muss es immer Fernsehfußballspiele sehen dürfen. Es darf nicht in ein Monopol einer privaten Fernsehgesellschaft übergehen. Man merkt, woher kommt das Einkommen eines Boris Becker? Ich könnte auch sagen, wieso verdienen Fußballtrainer so viel? Die Tätigkeit des Tennisspielen ist nie mehr eine Einkommensquelle, sondern schlicht und einfach eine sportliche Betätigung. Wenn es nicht das staatliche, das völkische Faninteresse und bei der Ausnutzung durch einen Gewerbezweig gibt. Und dieser Gewerbezweig beruht darauf, dass man die Erfolgreichsten, die Gewinner für sich einspannt und spielen lässt. Das kostet einen Preis und dieser Preis ist das Einkommen von solchen vereinseitigten jungen Menschen. Der Fußballtrainer ist auch so ein guter, gut verdienender Einkommenstyp. Er ist kein Kapitalist, kann man ihm nicht vorwerfen. Was ist er denn, Fußballtrainer? Was macht er denn? Nach Auskunft des Berufszweigs sind diese Typen hauptsächlich damit befasst, den Konditionstrainer das Konditionstraining abwickeln zu lassen. Sie selber verwickeln sich mit ihrer Mannschaft vor dem Spiel, manchmal auch hinterher, in taktische Diskussionen. Zum Beispiel schärfer rangehen oder gleich vorne Pressing machen. Vielleicht, und das ist die häufigste Auskunft, sind sie die ganze Woche lang damit befasst, ihre Mannschaft zu motivieren. Da gibt es so Auskünfte wie, ich konnte diesmal meine Jungs nicht motivieren. Fragt der Reporter, können sie es denn nächste Woche? Sagt er, hoffentlich. Jetzt ist denn das ein Beruf? Andere Leute motivieren. In dem Sinn doch auch nicht. Die Tätigkeit, auch hier liefert wieder der Berufszweig selber den Beweis dafür, ist auch nicht der Einkommensgrund. Von heute auf morgen werden die gekündigt. Und dann kriegen sie nicht etwa kein Einkommen mehr, sondern sie kriegen das Einkommen noch 2 Jahre hinterher bezahlt. Wir haben einen Vertrag bis 91, 89 ist der Verein am Absteigen, Trainer gekündigt, was kriegt er? Das ganze Geld auf Anschlag. Stell euch mal das vor, wenn man das in die Sphäre der Fabrik übertragen würde. Da macht der Arbeiter einen 20-Jahres-Vertrag, noch am Jahr sagt er, jetzt lang, wenn ihr euch treten will, gebt mir mal für den anderen 19 Jahre Geld und ab nach Tahiti. Das gibt es aber bei Fußballtrainern. Auch hier mit Leistung, mit Fähigkeit und so weiter. Es hat nichts miteinander zu tun. Es sind ganz eigentümliche Berufszweige, die genau genommen als Einkommensquelle die Dummheit eines nationalisierten Volkes haben. Denn sonst würden nicht Millionen durch ihre gar nicht billigen Eintrittspreise ständig das finanzieren, den Geschäftszweig finanzieren und die Ablösesummen für die Spieler und die Trainergehälter und noch die Produkte, wo die Werbekosten mit drin sind, ewig finanzieren, bloß weil ihr Bedürfnis nach Unterhaltung ausgerechnet darauf geht, an nationalen Repräsentanten einer bescheuerten Sportart anhimmeln zu dürfen. Also Nationalist sein ist hier bei vielen die Einkommensquelle für wenige. Also, jetzt flippt die Welt endgültig aus an solchen Ecken. Ja, es gibt sehr seltsame Einkommensgründe. Bloß immer nicht die, die der gerecht denkende Mensch in Anschlag bringen möchte. Kommen wir zum Wesentlichen, aber zum bösesten Teil der ganzen Sache. Die Geschichte mit der Lohnarbeit. Die dauert gar nicht so lang, sie sich mal klar zu machen. Auf der einen Seite weiß jeder, dass die sogenannte abhängige Arbeit in der Einkommensskala unten steht. Auf der anderen Seite weiß man, dass nicht alle gleich viel kriegen. Gleich wenig insgesamt schon. Naja, wie weit werden die Löhne von abhängigen Arbeitenden im Büro und Fabrik differieren? Es wird also zwischen 1200 und 2800 schwanken. Ach, vielleicht gibt es ein paar andere, die schon Aufseher sind und verdienen mehr. Naja, die übernehmen halt schon Funktionen des Kapitals und kriegen da ein wenig mehr. Warum soll ich das fragen? Hab's das letzte nicht verstanden, kannst du es nochmal wiederholen? Ich möchte von dir wissen, mehr werden als billige Analyse in dem Mehrarbeit am Kapitalismus. Die Leute, die abhängig arbeiten, 6.000 Mark verdienen, auch wenn sie mehr arbeiten, die anderen, die abhängig arbeiten, weiter als verdienen. Und da hast du das von dir was gehört. Habe ich aber schon gesagt an dem Beispiel Fußballtrainer. Ich kann es aber, wenn es da willst, an dem Beispiel Arzt oder Zahnarzt machen. Das ist auch ein beliebter Gegenstand des Neids in der Gesellschaft. Steuerberater kann ich dir auch anbieten. Ja, auch hier, warum verdient wer wie viel? Ich höre aus deinem Tonfall, du meinst wirklich, ein Zahnarzt oder ein Werbemanager würde zu Unrecht so viel kriegen. Ja, ich kann nur die Frage beantworten, warum kriegt der so viel? Wo ist seine Einkommensquelle? Er ist ein Hilfsmittel des Geschäfts. Ein Werbemanager ist damit befasst, das Produkt einer oder mehrerer Firmen der zahlungsfähigen Nachfrage auf dem Markt so anzudienen, dass es erfolgreich ist. Da er kriegt Geld für geschickte Einfälle, für Werbekampagnen, für verteilte Glanzpapiere, für Fernsehspots, für solche Dinge kriegt er sein Geld. Es ist seine Tätigkeit, sowas zu ersinnen und herzustellen. Wir haben jetzt eine Tätigkeit. Leistung, Fertigkeit, was weiß ich, der Einfall, irgendwie eine Zitrone auf einem Bierschwimmer zu lassen, ich weiß nicht, ob es ein großartiger Einfall ist, aber manchmal haben solche Einfälle schon die Werbeszene revolutioniert, hört man und liest man. Das ist seine Tätigkeit. Wenn er jetzt Geld kriegt, dann deswegen, weil von den Verdiensten, von den Gewinnen, die im gewöhnlichen Geschäft abfallen, genügend Mittel übrig sind, um dem für die Anstrengung mehr Geschäft im Vergleich zu den Konkurrenten aus dem Markt herauszuholen, weil den wirklichen Geschäftsleuten dieses Honorar gemäß erscheint. Das ist ihnen nützlich, das haben sie übrig. Es ist quasi ein Teil eines anderswo verdienten Einkommens, das hier zur Unterhaltung einer Dienstleistung für die Stärkung in der Konkurrenz bezahlt. Und aus, das ist die Erklärung. Die stellt dich nicht zufrieden, nicht? Was wollen wir denn von einer hören? Ja klar, mit wem denn sonst? Bitte? Die Sachen werden noch schwieriger, aber wie gesagt, denkt dran, auch wenn es euch langweilig vorkommt, zu wiederholen. Die moralischen Kriterien funktionieren nie, wenn man einen Berufsstand mal genauer betrachtet. Nimm das andere beliebte Beispiel, ach, die Zahnärzte, Apotheken und so weiter, sind doch Goldgruben. Da haben wir wieder den Bestimmungsgrund. Neulich haben wir es in einer Zeitung aufgedeckt. Der Bestimmungsgrund, warum die so gut verdienen, ist die Organisation unseres Gesundheitswesens. Weil der Staat diesen Beruf in einer einzigartigen Rolle freigestellt hat. Über das staatliche Versicherungspflicht und freiwillige Versicherungswesen. Einen ganzen Stand am Leben erhält und alimentiert, er soll als Stand eine Sonderstellung haben. Da ist nur das der Grund. Denn es ist auch hier nicht abzusehen, was ist denn die gewaltige Fertigkeit, ein Medizinexamen bestanden zu haben und dann sei Referendariat oder sei, wisst schon, sei praktische Zeit im Krankenhaus und so weiter. Ob das mehr Anstrengung bedeutet, als wenn einer von 16 bis 19 Lehrjahre macht, im Alter von 16 bis 19, auf dem Bau oder sonst was. Ja, das ist erst die Frage. Was sonst noch dazu kommt beim Mediziner? Ja, da zählen so Sachen wie ja, eine Praxis selbstständig eröffnen. Das ist eine Kapitalanlage. Die wird aber deswegen genannt, weil es die größte Selbstverständlichkeit ist, dass wer was anlegt, sagen wir mal 300.000 Mark kostet eine neue Praxis oder 500.000. Ja klar, das Geld muss man haben oder man muss es borgen. Das Komische ist aber, dass diese Gesellschaft dahin übereingekommen ist. Ja stimmt, ja ist ja klar, wenn einer 300.000 anlegt, dann gehört ihm ja auch was dafür. Damit hat er ja seinen Verdienst schon allemal verdient. Also dass das angelegte Geld, wie auch immer, quasi ein Rechtstitel auf Einkommen ist. Und zwar mindestens im Vergleich zum durchschnittlichen Zinsfuß, wenn man selber noch spritzenden Leuten in den Arsch gibt, dann noch umso mehr, weil es eine höhere Tätigkeit ist, weil über Universitätsstudium, da ist Arsch klar, das ist gerade das Gerechtigkeitsempfinden dieser Gesellschaft und das hat jeder drauf. Es ist dies etwas Besonderes. Der Grund für das Einkommen ist eben ein ganz anderer. Nämlich, dass man die Tätigkeit des Krankenpflegers, also des Medikus, dass man die über ein Versicherungswesen organisiert, lässt als privaten Erwerb ebenso gelten, wie man die Finanzierung öffentlich durch Zwangsbeiträge aus dem Volk zusammenkratzt. Es ist halt diese Technik der Finanzierung, sonst gibt es für einen Arzt überhaupt nicht. Es gibt ja Gegenbeispiele. Andere Staaten regeln es ja anders. Man verdient halt ein Arzt eben und genauso viel wie ein Lehrer und oder nicht nur das, wie ein Facharbeiter auf dem Bau. Also ist hier der Grund. Und nicht seiner Tätigkeit, seiner Arbeit immanente Qualität, die einfach überhaupt einen nicht ruhen noch rasten lässt, bis sie besonders honoriert wird. Gut, was ist noch irgendwie, welche Berufe? Boutiquenbesitzerin. Kannst aber auch sagen, ich meine, das sollten exemplarische Analysen sein. Ihr könnt sie auch mal selber durchmachen. Überlegt euch mal, was es für Sachen gibt, die Moderatoren beim Rundfunk. Warum gibt es das? Ach, da ist hier die Dummheit des Volkes die Einkommensquelle. Wenn nicht Millionen von Fernsehzuschauern am Samstagabend die Familiensendungen die dümmsten Späße als ihren Genuss verabreicht bekommen wollen, dann kriegt ein Moderator von einer Fernsehanstalt kein Geld dafür geboten, weil sie sich ja bei ihrem Publikum gar nicht beliebt macht. Solche Einkommensquellen gibt es halt leider auch. Übrigens, da meine ich mit die Dummheit als Grund und die Einkommensquelle ist, die Leute bezahlen das. Das Geld kommt ja irgendwo her. Die Einkommensquelle bei den gewöhnlichen Leuten ist eben ihre Arbeit, war vorhin am Anfang schon angesagt. Die Arbeit vollzieht man auswärts, weil dort die Geräte zu ihr stehen und im fremden Besitz sind. Wie hoch ist das Einkommen eines Arbeiters? Wo wird es entschieden? Ja, ganz einfach, die Arbeit ist ein Mittel des Ertrags und ebenso der Lohn. Könnte ich eigentlich jetzt schon Schluss machen? Weil schon das allein die ganze Opposition, meinetwegen vom Kommunisten, gegenüber den ganzen Gerechtigkeitsfanatikern rundum in der Welt beinhaltet. Aus. Das Bedürfnis, wie viel braucht einer, ist damit schon draußen als Bestimmungsgrund für das Einkommen eines Arbeitsmenschen. Nein, es ist ja als Mittel des Ertrags der Firma kalkuliert. Und zwar des Einsatzes nach, der Leistung wie dem Lohne nach. Die Leistung ist in jeder Firma die Bedingung fürs Einkommen. Umgedreht wird es immer dargestellt. Weil er etwas leistet, verdient er. Weil er mehr leistet, verdient er mehr. Umgekehrt ist es. Definiert wird die Leistung, das Schaffen, die Arbeit durch die Bereitstellung des Arbeitsplatzes und dann erfährt der Mensch, wenn er hingeht, wie viel er daran verdient. An den Arbeitslosen, wo es ja immer noch am klarsten und deutlichsten raustritt, merkt man, dass nur zu den Bedingungen Arbeit eine Quelle von Einkommen ist, wie es die diktieren, denen die Arbeitsmittel gehören. Sie sagen ja, nur unter den Bedingungen, die mein Geschäft rentabel machen, kommen Arbeit und Arbeitgeber überhaupt übereinander, zueinander, zusammen. Wenn die Bedingungen nicht gegeben sind, da kann sich der abstrampeln noch und noch, da läuft nichts. Also hat es mit Leistung nichts zu tun. Umgekehrt hat es aber schon mit Leistung was zu tun. Die Anstrengung wird festgelegt in Form dieser Anstrengungen sind an diesen Arbeitsplätzen hier bei uns die Bedingung für den Verdienst, den du kriegst. Die werden festgelegt, indem jede Beanspruchung der Leute, das, was sie dort tun, in Pfennige übersetzt wird. Es gibt also Definitionen von Arbeitsplätzen. Nicht nur die Beschaffenheit der Arbeitsplätze, also wie die Maschine nun funktioniert, wie der Raum geheizt ist oder wie die Zugluft geht. Nein, es gibt auch definierte, aufgeschriebene, vertragsmäßig festgelegte Bedingungen von Leistung und Lohn. Und jetzt kommt das eigentliche Argument in dieser ganzen Frage. Kommt jetzt. Offenbar beruhen die ganzen Versuche, den einen Lohn, das eine Einkommen, als verhältnismäßig gerecht, das andere als ungerecht aufzufassen. Nur auf einem Gesichtspunkt. Und dieser Gesichtspunkt heißt, ja, es gibt ja, und gerade in dieser Gesellschaft, und gerade in den Fabriken und Büros und so weiter, eine Zuordnung von Lohn und Leistung. Andersrum betont, dass es überhaupt eine Zuordnung gibt, scheint der Grund dafür zu sein, dass gerechtigkeitsmäßig immer mal wieder nachgerechnet wird. Wie die Zuordnung beschaffen ist, scheint da schon gar nicht mehr so wichtig zu sein. Es ist genau umgekehrt wie in der Gerechtigkeitsvorstellung. Wenn in einem Tarifvertrag drinsteht, die und die Tätigkeit ist Lohngruppe 7. Erstens, die ergibt sich aus den Anforderungen körperlicher Einsatz und so weiter, dessen, der die Tätigkeit verrichtet. Zweitens, die ergibt sich aus dem, was er gelernt haben muss, um sie ausführen zu können. Das ist eine Anspielung im Tarifvertrag auf seine Ausbildung, auf seine Qualifikation. Dann ist nicht damit gesagt, dass einer mit der Qualifikation diesen Lohn bezieht. Dann ist auch nicht gesagt, dass einer mit dieser Anstrengung diesen Lohn bezieht. Da ist nur gesagt, dass unter diesen Bedingungen dieser und jener Lohn gezahlt wird. Aber das ist kein Rechtsanspruch. Der härteste und klarste Fall ist, wenn einer sich so anstrengt und hat es gelernt, hat er noch lange keinen Arbeitsplatz. Wenn so ein Arbeitsplatz in seinem Betrieb, wie seiner Ausbildung entsprechend, für Lohngruppe 8 oder 9 gar nicht existiert, sondern bloß geringere, dann soll er mal schauen, ob er Glück hat, ob sie ihn in seinem Betrieb wenigstens vielleicht den Gefallen tun, soll ja schon vorgekommen sein, um Leute zu halten früher, den Gefallen tun und bezahlen ihm wenigstens eine Gruppe höher. Aber wenn ein Neuer in Betrieb kommt, und der kann gelernt haben, was er will, der kann sagen, ich bin eigentlich ein Facharbeiter, wenn für ihn kein Bedarf ist, aber er braucht Arbeit, dann kriegt er eben diesen Hinweis auf seine Ausbildung überhaupt nicht honoriert. Noch schlimmer. Dieses, man definiert einfach durch die Umstände der Arbeit und durch ihre Kodifizierung als Tarifvertrag die Leistungen der Einzelnen als Bedingung dafür, dass sie welchen Lohn kriegen. Dann ist es immer ein nach unten definieren des Lohnes. Es ist immer ein Festlegen dessen, unter welchen Bedingungen er ein Geld auch nicht kriegt. Die bekanntesten Beispiele sind die Manteltarifverträge in der Metallindustrie. Bekannte Beispiele gibt es auch in der Druckindustrie, wo die ganze Geschichte in einem riesigen Arbeitskampf, also hat ein paar Wochen gedauert, so abgewickelt worden ist, dass durch die schiere Veränderung der Produktionsverfahren einfach der ganze Facharbeiterstand als solcher nicht mehr anerkannt werden brauchte. Wo also keiner mehr auf die tariflichen Bestimmungen verweisen konnte, die ihm einmal im alten Manteltarifvertrag dieses und jenes als Verdienstmöglichkeit bescheinigt haben. Wo also mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen das sogenannte Recht der Leistung des Leistenden oder des Qualifizierten schlicht und einfach entfällt. Noch weiter. Was ist, wenn es heißt, an diesem Arbeitsplatz wendest du Aufmerksamkeit, Gedanken, Kraft, Arme, Beine, stehen, sitzend und so weiter an. Das heißt, dieser Arbeitsplatz fällt unter folgende Lohnrubrik. Da wird aber nicht der Schein erweckt, dass hier, weil viel gearbeitet, weil sich sehr verausgabt wird, auch mehr Geld rumkommt. Sondern da wird nur eines festgelegt, wenn hier einer so wenig Arme und so wenig Füße bewegen muss, wenn einer gar nicht viel von seinen körperlichen Fertigkeiten, von seinen organischen Beschaffenheiten zum Einsatz bringt, dann hat er ja eigentlich gar nicht viel gebracht, also verdient er weniger. Ob das was mit der Verausgabung, mit der physischen Verausgabung des Menschen zu tun hat oder nicht, ist so einem Tarifvertrag vollkommen wurscht. Gerade die einseitigste Arbeit, die dann ganz wenig Punkte in der Lohnskala eines Manteltarifs bekommt, in dem Lohntarifmuster, was ist es für eine Tätigkeit, wie oft pro Sekunde hebt er die Hand, wie viele Kilokalorien muss er denn rumschieben und so fort. Gerade solche Lohnverträge, die zeugen immer nur von einem. Hier geht es darum, dem Arbeiter quasi als Bedingung einer guten Bezahlung seinen vollen Einsatz aufzumachen, ihm hinterher zu sagen, ein voller Arbeitseinsatz in dem Sinn von dir ist ja an dem Arbeitsplatz gar nicht verlangt, also machen wir deinen nicht vollen Einsatz, der mit vereinseitigter und unter total ruinöser Tätigkeit einhergehen kann, machen wir deinen nicht vollen Arbeitseinsatz, also dich haftbar dafür, und zwar auf der Lohnseite, dass du weniger kriegst. Sehr einfache Sachen, wie kommen sie zustande? In diesem Fall, muss man sagen, sind einmal die Kapitalisten nicht die Erfinder gewesen. Man muss an dieser Stelle unbedingt darauf zu sprechen kommen, dass die sogenannten Leistungslöhne oder die Bemessungsgrundlagen für wie viel Geld, wie viel Pfennig gibt es für eine Arbeitsstunde an folgendem Montageband, an folgendem Lötgerät, an folgender Stanze im Betrieb und so fort. Dass diese Sachen ein Produkt des Gerechtigkeitsfanatismus ist, wie ihn die Gewerkschaften aufgebracht haben und gemeint haben, gegen die Unternehmer im Namen der Arbeiter einsetzen zu müssen. Um so ein verrücktes Konstrukt wie, weil du hier nur einseitig tätig bist, weil du nicht viel denken musst, weil du bloß aufmerksam auf dein Arbeitsgerät starren musst, also weil du immer nur bloß leistest an diesem Arbeitsplatz, gibt es hier nur wenig Geld. Das als eine objektive Zuordnung von Lohn und Leistung anzusehen, da muss man schon Gewerkschaftler sein. Da muss man nämlich denken, es ist in Ordnung, wenn jenseits aller Bedürfnisfragen erstmal überhaupt eine objektive, nachprüfbare, irgendwie handhabbare Zuordnung von dem, was einer schafft und dem, was einer kriegt, erfolgt. Das muss der erste Gedanke sein. Zuordnung ist gut, und zwar zweitens, gerecht müsste sie auch noch sein. Das mit Zuordnung ist gut, eigentlich schon die halbe Miete von der Schweinerei rum ist. Das weiß ein Gewerkschaftler nicht. Der fängt jetzt an und sagt, so, was kann man denn eigentlich zuordnen? Das Kapital hat es immer verstanden. Vor 100 Jahren, vor 30 und vor 10, auf seine Tour Lohn und Leistung nach seinen Gunsten zu beeinflussen. Aber dass die Beeinflussung, also dass man zum Beispiel am Produktionsverfahren ändert, sodass weniger Leute mehr Produkt liefern, weniger Leute einseitiger, das dafür aber intensiver sich anstrengen müssen, um das vermehrte Produkt zu liefern. Dass dadurch der Kapitalist Leistung kriegt, und zwar mehr als gestern, und Lohn spart, weil er weniger zahlt als gestern. Sowas, das gehört zum Betriebsalltag. Dass aber dieses Verfahren begleitet wird und quasi abgewickelt wird, weil halt das Interesse des Geschäftsmannes an wenig Lohn und viel Leistung das Prinzip ist. Dass aber sowas abgewickelt wird als, wir suchen uns als Tarifpartner, Gewerkschaften und Unternehmer einen Katalog zusammen von gerechter Zuordnung, von Inanspruchnahme des Körpers, der Aufmerksamkeit, halt das bisschen Geist des Arbeiters, eine Zuordnung und der Pfennige, die man für die eine oder andere Leistung kriegt, beziehungsweise für die eine oder andere nicht in Anspruch genommene Befähigung nicht kriegt. Darauf kommen nur Gerechtigkeitsfanatiker, die an nichts mehr Gefallen finden, als an einer echten, schönen Hierarchie des Lohnes, wo jeder dann auf einem Lohnstreifen sieht, zu welcher Gruppe er gehört und dass er das, was er verdient hat, auch tatsächlich verdient hat. Die Objektivität der Zuordnung, die ich hier mit angeklagt haben wollte, diesen Fanatismus, es muss es doch geben, den gibt es tatsächlich, aber auch nur bei den Arbeitern. Da hat er sich nämlich dieser Fanatismus als nützlich herausgestellt. Seit, na, ich würde sagen, 10, 15 Jahren ist es ewig Mode, jetzt natürlich mit dem Feminismus und so weiter ganz sehr, immerzu über die Frauenarbeit und über die Ungerechtigkeit der Entlohnung von Frauen zu klagen. Selbst in der Gewerkschaft ist es üblich geworden. Obwohl die Gewerkschaft in dieser Richtung noch kaum was unternommen hat. Die lässt am Schluss noch 12 Näherinnen in der Oberpfalz ihren Prozess um ungerechte Ungleichbehandlung im Betrieb erst einmal selber führen, ein halbes Jahr lang. Und dann, wenn die gewonnen haben, weil sie sich auf die Hinterfüße gestellt haben und einen gnädigen Arbeitsrichter erwischt dazu, dann gibt die Gewerkschaft damit an, jawohl, Frauen, gleicher Lohn für Frauenarbeit, wenn es die gleiche Arbeit wie die Männer ist. Dann gibt sie in ihrem Gewerkschaftsblatt damit an. Sonst hat diese Gewerkschaft noch nichts getan in dieser Richtung. Es geht aber um die Klage. Die führt sie vehement. Was ist es für eine Klage? Nichts weiter als dies, dass Frauen gewöhnlich, da meine ich meistens, in die Bewertungskriterien reinfallen, die in den gewerkschaftlich unternehmerisch ausgehandelten Bewertungskatalogen eben sehr niedrig ausfallen. Weiter ist es nichts. Es gibt keine Diskriminierung der Frau im Betrieb, außer die, die sich einstellt, wenn Frauen in Betrieb gehen und treffen auf die Lohnskala, die zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmervertretungen ausgehandelt worden ist. Warum fallen die Frauen ein? Ach, das ist so billig. Es gibt eben viele Tätigkeiten in Betrieben, wo man Ungelernte oder Angelernte benötigt, die auch von körperlichen Einsatz, meine ich jetzt meinetwegen gewichtheberisch oder sowas, eine Frau gut machen kann, die sehr einseitige Tätigkeiten sind, deswegen weit unten in der Lohngruppenbewertung stehen und die vielleicht auch noch als Teilzeitarbeit gut abzuwickeln können und wenn nimmer, nur den Dazuverdiener von daheim, die Frau, die noch einen Nebenjob oder überhaupt jetzt endlich einen Beruf sucht. Da kriegt sie halt einen schlechten Lohn und damit wird sie noch längst nicht als Frau diskriminiert, sondern sie kriegt als Frau zu spüren, in welches scheiß Lohnsystem sie quasi als Hilfsarbeiterin reingerutscht wird. Das ist der Normalfall. Dass es sonst noch andere Sachen geben soll, also dass Chefs ihre Frauen unter den Rock fassen und so weiter, interessiert mich hier nicht. Das müssen wir mit denen ausmachen. Warum erzähle ich das? Weil es ja mit der ganzen Lohnarbeit, mit dem Gutverdienen, Schlechtverdienen, jetzt noch ein allerneuestes Argument auch noch gibt. Dass die Frauen arbeiten daheim. machen den Haushalt und kriegen nichts dafür. Auch das halte ich für einen ernstzunehmenden Irrsinn, darüber zu lamentieren. Ich will die Argumente kurz fassen, um auf die Hauptsache zurückzukommen. Erstens, warum sollten Frauen ausgerechnet dafür, dass sie ihre Familie, ihre Kinder versorgen, also den Mann kochen, bügeln, Pampers holen und so fort, also immerzu Geld verbrauchen, warum soll sie denn dafür bezahlt werden? Bitteschön, wer was dagegen hat. Mein Urteil ist diese Frage nicht. Ich habe das praktische Urteil dieses Systems wiederholt. Also man soll jetzt nicht mich oder die MG dafür haftbar machen und uns Zyniker schimpfen, wenn wir nur den offiziell veranstalteten Zynismus in diesen Fragen in einen Satz ausdrücken. Es gibt in diesem System keinen Grund, eine Frau anders als das zu verwenden, wenn sie schon heiratet, Familie gründet und als Ad Latus vorgesehen ist, für das Durchbrücken von Nachwuchs und Betreuung des lohnarbeitenden Ehemannes oder des Arbeitenden. Wenn sie für das macht, ja, was meinen denn diese Kritiker, die jetzt bei Hausfrau immer stöhnen, was meinen sie denn eigentlich, wozu das gut ist, das Heiraten und das Pampers holen? Vielleicht ist das genau die Funktion der Frau. Dann soll man aber dagegen mal anstinken. Da muss man erst einmal was gegen die Familie einwenden und gegen die Verrechtung des Liebeslebens und gegen die ökonomischen Pflichten und Rechte, die damit verbunden sind, bevor man dann am Schluss es jammern und es piepsen anfängt, aber noch nicht einmal das Heiraten bereut, sondern es piepsen anfängt und sagt, und das ist normalerweise das Ende dieser Klagen, naja gut, Geld wird es wohl in diesem Leben für diese Tätigkeit nicht mehr geben, aber wegen Anerkennung könnte auch wenigstens rausspringen. Und das ist aber der billigste Lohn im Kapitalismus. Ideeller Lohn. Der liegt auf der Straße. Überall. Noch der blödste Lastwagenfahrer. Noch der blödste Müllabholer. Blöd meine ich da, blödstranniche. Der beschissenste, der ärmste. Der nichts verdient. Der wirklich keine leichte Arbeit und ein schlechtes Leben hat. Der türkische Müllabholer. An ideellen Lohn kriegt das der allemal. Immer dann, wenn die Frage aufkommt, Türken raus, dann gibt es immer einen ehrlichen demokratischen Bürger, der sagt, komm, die fahren bei uns den Dreck weg. Respekt. Also ideeller Lohn ist reichlich zu haben und der wird in solchen Frauensachen auch dann sehr reichlich verteilt und in Empfang genommen. Wer aber die Lohnfrage ernst meint, wer also wirklich meint, was ist denn da los, dass es jetzt Tätigkeiten gibt, der Nutzen man garantiert nicht abstreiten kann, wie zum Beispiel die einer Frau und Mutter. Und für die gibt es gar kein Geld. Er soll sich bitte auch an dieser Stelle fragen, warum nicht? Das ist hier nicht vorgesehen. Wofür kriegt man denn Geld? Entweder für Eigentum pur oder für einen Dienst am Eigentum, indem er eine seiner Funktionen übernimmt. Oder für einen Dienst im Staat, also an der Verwaltung des ganzen Ladens. Das ist das Kriterium der Nützlichkeit für gute Einkommen jetzt. Wofür kriegt man sonst noch Geld? Ja, wenn man seine Arbeit gegen Kapital tauscht. Also der normale Lohnarbeiter. Wenn er Dienst am Eigentum verrichtet, indem er es mit Lohn und Leistung, und zwar über Kreuz, wenig Lohn, viel Leistung, vermehren hilft. Das sind die Bedingungen eines Einkommens und hier jetzt der niedrigen Klasse. Aber wo ist denn hier in dem System etwas zu sehen davon, dass an nützlicher Tätigkeit, so, sagen wir mal, das Kind wieder gewickelt, dass das einen Anspruch auf Einkommen hervorbringt? Dann soll man aber auch nicht so tun. Warum hake ich da darauf so rum? Das sind die Felder, wo das ewige Gerechtigkeitszeug, das ewige immer noch nach Maßstäben suchen, um sie dann ganz betrübt nicht entdecken zu können, wo das Gewerbe blüht. Und da ist es natürlich am allerdümmsten. Was gibt es denn? Angesichts der Festlegung, der Zuordnung von Leistung und Lohn, wie die Arbeit eines abhängig Arbeitenden als Kalkulationsmittel nun mal vonstatten geht. Was gibt es denn für Mittel der Verbesserung? Wodurch kann ich mehr verdienen? Nur ein paar sind erlaubt, sogar geboten, ein paar Mittel. Das sind die Mittel Überstunden, Sonderschichten und so weiter. Das sind aber nicht die Mittel, die er sich frei aussucht. Und es sind auch keine Mittel, die ihm gut bekommen. Da kann man ein paar Mark rum, aber was er dafür schaffen muss, Es äußert sich meistens als ziemlich schädlich. Gibt es ein anderes Mittel, sich mit der Zuordnung unzufrieden zu erklären? Mit der praktizierten Zuordnung, die ewig gegen einen ausschlägt, kann man sich denn da mal raushieven? Geht da noch was? Da ist noch nicht einmal ein gescheiter Streik vorgesehen. Nicht nur, weil die Gewerkschaft es nicht will, sondern noch nicht einmal gesetzlich ist es verankert. Man darf schon streiken, wenn Tarifrunden sind oder sowas. Aber das, ein wesentliches Mittel der Verbesserung an dieser Front, ist nicht vorgesehen. Es wäre übrigens auch gleich ein Angriff aufs Lohnsystem, wenn es denn ein taugliches Mittel sein sollte. So gibt es halt tatsächlich das, was ich am Anfang gemerkt habe, es gibt nur einen einzigen Grund, warum wer nicht viel verdient, wohin es ihn in seiner Karriere verschlagen hat. Die Bestimmungsgründe Einkommen habe ich im Großen skizziert. Da ist der Staat erquellen, da ist das Volk erquellen, wo von ihm nämlich kassiert wird. Da ist die Quelle Eigentum. Jetzt beim Arbeiter, das ist die Quelle Erpressung. Ja klar, was bleibt? Entweder mir schafft es, sich gegen andere durchzusetzen oder nicht. Jetzt ist natürlich eines sehr auffällig, und zwar nicht erst jetzt wegen der 3 Millionen Arbeitslosen oder so, sondern immer. Wie viel werden wovon gebraucht? Die Qualifikationslüge, die immer noch in Umlauf gebracht wird, so alle 4 Wochen sagt es mal wieder ein Politiker und sagt, lernt was, dann wird er nicht so einfach arbeitslos. Die ist ja auch schon wieder faktisch widerlegt, also man braucht ja keinen Gedanken mehr drauf zu verschwenden. Man weiß, es gibt ja inzwischen nicht bloß Arbeitslose, es waren früher immer Proleten eben. Und es gibt arbeitslose Akademiker en masse. Wo ist das Märchen von der Qualifikation? Husch, weg ist es aus. Der Staat rechnet seinen Bedarf, seine Kosten an Staatsdienern aus. Viele akademische Berufe finden eben unter der Ägide des Staats statt. Also gibt es für die nichts. Müssen Sie sehen, wo Sie hinkommen, und da können Sie auch Ihre Qualifikation, ich war auf die Uni, nicht in Anschlag bringen. Dann nehmen Sie halt den Beruf nach den Konditionen des Arbeitsplatzes, wie Sie ihn kriegen und vorfinden. Sie sind also der Erpressung ausgesetzt, wie jeder andere gewöhnlich Sterbliche auch, der abhängige Arbeit leistet. Der Unterschied zwischen Kommunismus und Gerechtigkeitswahn in Fragen von Arm und Reich war das Thema. Es ist was anderes, ewig drüber zu jammern, dass wer zu viel verdient. Es ist ja auch schwer überhörbar, wenn solche Argumente kommen, dass es nicht Argumente sind, die den Auftakt bilden zu, jetzt kümmere ich mich drum, dass es mir besser geht. Gewöhnlich haben ja die Argumente gleich den Tonfall des blanken Neids. Und der ist, um das auch mal zu sagen, uns wesensfremd. Es ist was anderes festzustellen, dass Eigentum, der Grund und der zugehörige Staat, der Grund für alle Schäden ist, die man über sich ergehen lassen muss in Arbeit, Beruf, Familie und sonst wo, Umwelt oder sonst wo. Das ist die eine Sache, das festzustellen. Dazu gehört auch, dass die Fanatiker, die Vertreter von Eigentum und Staat offenbar zu einem seinen Feinden gehören. Na gut, dann ist es so. Dann sind wir drauf, das zu ändern. Es ist aber was ganz anderes, wie die kleinliche Tour, jemanden anderen sein 1000 Märker zu neiden, den er verdient, bloß weil man meint, er hätte ihn nicht verdient. Jetzt soll er halt in Gottes Namen sein 1000 Märker nehmen und haben damit. Das ist, hat mit Kommunismus nichts zu tun. Kommunismus greift, wenn schon, den Grund dafür an, dass tatsächliche Bereicherung, dass einer ein wenig tatsächlich über Reichtum verfügt, wie er allerseits produziert und verkauft und angeboten wird, in diesem Laden nur auf Kosten der Mehrheit, also aller anderen, zu machen ist. Das wäre ja wohl das Peinlichste, wenn eine Revolution, wenn Kommunismus das heißen würde, so jetzt langs, bisher habt ihr auf unsere Kosten gewirtschaftet, Jetzt wirtschaften wir mal 2 Jahrhunderte auf eure Kosten. Das ging übrigens auch gar nicht. Schon allein nach dem, was ich über diese höheren Berufe und Klassen erzählt habe. Wie soll sich ein Erfolg von 60 Millionen von der noch so gut organisierten Arbeit dieser 1200 Idioten ernähren? Das schaffen die nie. Also wird Kommunismus auch ein wenig anders zustande kommen, als aus dem Geist des Neids und der gerechten Verteilung von Reichtümern. Da wird nichts verteilt. Da wird die Verteilung korrigiert, wie sie jetzt stattfindet, Anhäufung von Reichtum auf der einen, gute Einkommen für seine Agenten und für die des Staats, Wegnahme des Reichtums oder Produktion des Reichtums durch die anderen, ohne dass sie was von ihm haben. Immer nur schlechte Luft und kein Geld und keine Gesundheit. Schlechte Kritik liegt immer vor, wenn es über die Einkommensgerechtigkeit hergeht. Schlechte Kritik in dem Sinn, wie sie immer dann stattfindet, wenn die Jungs vom, sag ich mal, vom Kapital oder von der Bank und so weiter im Fernsehen ihre passende Antwort darauf erteilen. Schlechte Kritik, könnte man das nicht so machen, den sozialen Schwachen etwas mehr geben und den anderen, den Reichen, etwas wegnehmen. Die Antwort des Systems ist hier ausgerechnet identisch mit denen der Kommunisten. Nein, das könnte man nicht. Da ist nichts zu machen. Die Art und Weise hier, Geld wachsen zu lassen, also Wachstum zu schaffen, bedingt, erzwingt, beruht darauf, dass man mit Arbeit nicht reich wird. Diese Art von Wachstum ist der Grund für die soziale Frage, aber nicht die Quelle für ihre Behebung oder Linderung. Bitte schön, Leute, so rum ist es. Wenn die Kapitalisten mit solchen Anträgen konfrontiert werden, werden sie regelmäßig den Spaß mit den 12,50 Mark los. Also man nimmt allen Reichen das Geld ab und verteilt es auf den Rest der Welt. Wie viel kriegt man? 12,50 Mark und damit ist doch keinem geholfen. Ja, dann, wenn das so blöd ist hier, dann werden auch die Kommunisten nicht so bescheuert sein und die Gegnerschaft gegen den Laden als die Verteilung der großen Einkommen auf die vielen kleinen meinen. Dann geht es eben auch um was anderes, als um die Herstellung von Lohngerechtigkeit. Überhaupt ist nicht einzusehen, warum in einem System, wo alles nur nach dem Nutzen des Eigentums und des vermehrten Geldes bemessen, beziffert, geschätzt, anerkannt wird. Warum ausgerechnet da das Gerechtigkeitsgefühl die passende Korrektur abgeben sollte? Jetzt gibt es doch das Ding namens Gerechtigkeit gar nicht anders als in Gestalt der Spielregeln, nach denen hier gearbeitet, nicht gearbeitet, verdient oder nicht verdient wird. Jetzt soll man sich halt mal mit den Spielregeln befassen, statt sie an einem Ideal zu messen, das sich laufend vor der stattfindenden Wirtschaft blamiert. Das ist also zum Schluss nochmal die Warnung, lasst jeden Gerechtigkeitsgesichtspunkt fahren und betrachtet euch so nüchtern, wie die Einkommen zustande kommen. Den Grund dafür, es ist nämlich dasselbe, warum man den Laden kippen muss. Vorläufig ist das alles. Ich möchte auf den Einwand, der mal gekommen ist und der ja vielleicht noch nicht ausgeräumt ist, zumindest seiner Haupttendenz nach, weiß ich jetzt nicht, sage ich jetzt mal so ins Blaue hinein, da möchte ich noch was dazu sagen. Ich habe diesem Einwand den Verdacht entnommen, ich glaube zwar nicht, dass der noch bestehen kann, aber man weiß es ja nie genau, den Verdacht, hier sollte ein gemessen an den gängigen sozialkundlichen Vorstellungen von unserer Gesellschaft ein Zerrbild gezeichnet werden der Art, das sei eine Klassengesellschaft, in dem Sinn die wenigen Zylindermänner und die geknechteten Massen und nichts dazwischen. Das mag ich jemanden, der auf eine kommunistische Veranstaltung geht und sowas denkt, auch gar nicht übel nehmen, weil viele Leute, die sich Kommunisten schimpfen, gerade mit dem Ideal der Lohngerechtigkeit, das hier zurückgewiesen worden ist, angetreten sind und das mit solchen Gesellschaftsbildern eben bebildert haben. Ich möchte nur noch mal darauf aufmerksam machen, hier ist was damit, mit diesem Verdacht oder mit diesem Einwand nicht Vereinbares behauptet worden, als der Witz und die Wahrheit über die Klassengesellschaft. Die Klassengesellschaft ist nicht daran zu erkennen, dass die Massen darben und eine Minderheit in Saus und Braus lebt. Und wem dagegen einfällt, es gibt doch hierzulande offenbar etliche zigtausend, die sich einen Porsche oder einen BMW der 7er Reihe kaufen können, von denen, die das von Berufswegen fahren, ganz abgesehen, der liegt natürlich richtig. Man erkennt die Klassengesellschaft nicht an diesem Nebeneinander, was es außerdem ja auch gibt, aber daran erkennt man die Klassengesellschaft nicht, an einem möglichst drastischen Nebeneinander zwischen unendlichem Reichtum und bitterem Elend. Den Kapitalismus erkennt man daran schon gleich nicht, sondern den erkennt man an den verschiedenen Einkommensquellen. Und darüber ist was gesagt worden. Und inwiefern in diesen Einkommensquellen eine von sämtlichen Gerechtigkeitsgesichtspunkten unberührte Notwendigkeit dafür liegt, dass es große Unterschiede gibt und am Ende eben tatsächlich eine große Masse von Leuten, die auf ihr tägliches zur Arbeit gehen angewiesen sind, und eine andere Klasse von Leuten, die genügend Mittel haben dafür, dass diese Mittel selbst ein Einkommen abwerfen. Und es ist auch noch ja erklärt worden, es gibt in dieser Gesellschaft auch noch eine ganze eigene dritte Einkommensquelle, das ist der Staat. Und es gibt die vierte, das ist diese von ganz zu Anfang, das Eigentum an Grund und Boden. Ich sage nur noch mal, die Wahrheit über die Klassengesellschaft, die ist nur zu ermitteln über die Funktion, die die verschiedenen Klassen in dieser Gesellschaft erfüllen. Sie ist zu ermitteln über die Eigentümlichkeit, über den Inhalt der Einkommensquelle. Und dann weiß man auch alles über die Notwendigkeit, weshalb es oft viel und manchmal oft nicht so viel und manchmal sehr viel gibt. Und sehr oft auch so was dazwischen, worauf ja dieser Einwand ging. Es gäbe doch viele Berufe, die liegen so dazwischen. Ich habe diesen Einwand verstanden im Sinne dieser Ideologie der nivellierten Mittelstandsgesellschaft.